Willkommen zum Hörspiel Palisander und Melasse, einem Mondhörspiel von Raoul Hausmann, dem österreichischen Dichter, Maler, Fotograf und Mitbegründer der Berliner Dada-Bewegung der 20er Jahre. Vermutlich wird man durch den ironisch gewählten Titel etwas in die Irre geführt und direkte Parallelen zu Pelléas et Mélisande, Maeterlincks musikalischem Werk, suchen. Aber damit hat die Holzschale Palisander und Melasse, die süße Melone, wenig gemein. Sie dekorieren nämlich eine Heizung. Doch dann explodiert der Heizkörper und beide fliegen vereint zum Mond. Angelandet begegnen sie russischen Kosmonauten, die von sich behaupten, die ersten Menschen auf dem Planeten zu sein. Im Anschluss an das Hörspiel gibt es einen dadaesken Beitrag von Nikolaus Einhorn zur Hausmanns Dichtkunst. Beide Produktionen wurden im Jahre 1975 erstgesendet. Das Drama von Palisander und Melasse beginnt in einer gutbürgerlichen Wohnung in der Lästerallee der Schwätzer. Ich bin steif wie ein Stück Holz. Wenn ich sie ansehe, schöne Frau, mit ihrem so sanften und runden Leib und der Superstruktur ihrer Sitzhaut. Weiß Gott, wir sind beide aus demselben Stoff. Zellulose. Es ist wahr, sie haben etwas mehr Chlorophyll und Glucose, was ihnen ein so köstliches Aroma verleiht. Und ich bin steif wie ein Stück Holz. Ich bewege mich kaum. Trotz einer gewissen Feuchtigkeit in meinen Fibern und Nerven, die macht, dass ich mich ausdehne und zusammenziehe, je nach der Trockenheit der Atmosphäre. Aber mit ihnen verglichen, oh nein. Was nein? Sie wollen also nicht so beweglich sein wie ich? Wenn ich anfange zu rollen, so purzle ich, ohne mich anhalten zu können. Und verachten Sie nicht die herrliche Struktur Ihrer Maserung. Wenn ich gut hinsehe, so sind Sie gebaut wie eine Kathedrale. Schließlich. Ich will sagen, dass ich... Man sagt schon seit langem, weich und beweglich wie das Wasser. Und das bedeutet Jugend. Und hart und trocken wie ein Baum. Und man spielt auf Alter an. Angio San Pittore. Ich war nicht immer so ausgetrocknet. Ich war, es ist schon lange her, ein junger Baum, der sich bog unter dem Wind. Aber um mich im Reich des Kunstgewerbes zu verwenden, um aus mir ein Möbel zu machen, musste man mich während 15 Jahren trocknen. Das ist lang. Und weiche Träume habe ich nicht geträumt über meine grüne Jugend als hübscher Busch im Wald. Wahrlich, ich dachte nicht an schöne Wassermelonen, die ich so zu sehen liebe. Hätte man niemals ihre Rundungen auf mich gelegt, auf mich, der ich jetzt ihr Stützpunkt bin. Ich hätte mir nie die rosa Frische ihres göttlichen Leibes vorgestellt. Und so saftig. Wären Sie meine Gattin? Mein Herr, nehmen Sie sich in Acht. Was wissen Sie von meinem Leib? Und von meiner süßen Milde und gar von meinem rosa Saft. Bilden Sie sich nicht ein, Sie könnten meine Gunst mit solcher frechen Sprache gewinnen. Und Ihre Ideen über die Ehe, lieber Herr, tanzen Sie mal mit einer anderen. Aber es ist wahr, ich träume auch von meinem Gegensatz, meinem Gegenteil. Ich liebe die Härte, aber ich hielt sie für zartfühlender. Verzeihung. Dieses Wort ist nicht mehr modern. Ich will sagen, schließlich. Sehen Sie, ich muss deutlich werden. Ich muss Sie erinnern. Auf einen harten Klotz gehört ein noch härterer Keil. Und das täte mir weh. Denn ich bin nur Weichheit. Darum nennt man mich Melasse. Melasse. Meine sehr verehrte Dame, Sie sind nicht geniert. Nehmen Sie ein Blatt vor dem Mund. Meine Blume, Sie sprechen nackt. Wie Ihr hübscher Popo, Mopo, pardon. Aber die Männer sind weiblich und die Frauen männlich. Und um die Wahrheit zu sagen, wenigstens offen, reden wir Deutsch. Ich möchte meine harte Struktur in ihre köstliche Weichheit senken. Ich würde ihren Leib von innen sehen und ich würde nicht mehr von mir selber minderwertig sein. Teure Dame Melasse, seit 3 Tagen, da Mann ihren zarten Hintern auf meinen Rücken legte, bin ich von verrückter und ewiger Liebe zu ihnen entbrannt. Meine Isolde, ich brenne von glühendem Verlangen. Isolde, Isolde, Goldpopo, Genug, genug. Lassen Sie diese veraltete Sprache. Ich weiß nicht mehr. Ich habe niemals solche Worte gehört. Selbst als mein Vater den unbefleckten Schoß meiner Mutter in Fruchtbarkeit aufblühen ließ. Auch sie war eine schöne Melone. Goldpopo! Lügner, sich einzubilden, dass Sie, Sie, ein Stück hartes Holz eindringen könnten in mein wunderbares Innere. Puh! Nein! Gehen Sie, schreien Sie aus der Lästerallee der Schwätzer und schreien Sie laut! Der Erstbeste wird sich windend voll lachen über Ihre ungewöhnliche Frechheit. Alter, vertrockneter Holzstock, der Sie sind! Hätte mich nur niemand auf sie gelegt. Aber ich hatte gleich das Gefühl, dass daraus ein Drama entstehen wird. Ich bin eine Dame und noch Jungfrau und die florierte Holzstock. Man nennt sie Palisander, nicht wahr? Sie sind so verhärtet und von so dunkler Natur, dass sie nicht mehr erholen können. Schöne Dame, was das Drama betrifft, so wäre es am besten, es bräche sofort los. Aber spielen Sie recht süß und ich spiele hart. Und vergessen Sie nicht, dass ich ein sehr wertvolles Stück Holz bin und Sie eine ganz gewöhnliche Melone. So ist es. Psychogenetische Rekonstruktion unseres palisandermelassischen Lebens in bizarrer Verkleidung. Melasander und Palisse werden sich ihrer Jugend bewusst. Selten. Same Luft hier. Brot mit Schmalz. Eine Melone. Man hat sie auf meinen Rücken, der meine Brust ist, gelegt. Welch süßes Gefühl, von einer so wohlduftenden Weichheit erdrückt zu werden, die so köstlich duftet. Aber ich, ein Stück Holz, man hat mich an vier Winkeln beschnitten. Und mir den Rücken fortgehobelt, den Bauch und die Brust, um nicht von anderen Organen zu reden. Ich bin wie jene Kukaracha, diese Küchenschabe, die nicht laufen kann, denn ihr fehlen die wichtigsten Teile. Glücklicherweise konnte niemand meinen Geist zerstören. Und so, in dieser Bibliothek neben mir, kann ich im Brockhaus über mich selber lesen. Palisander. Schwarz-violettes Holz, sehr gesucht in der Kunsttischlerei, rührt her von verschiedenen Sorten von Dalbergia. Ich verstehe nicht ganz, ich muss weiter darüber lesen. Dalbergia, Dalbergia, eine Art Hülsenfrucht, umfasst Bäume und Kletterpflanzen. Die Dalbergia liefert das Senegal-Ebenholz, Senegal, Caldesene, Mbene, Debe. Ich bin beliefert, belehrt, aber bin ich auch bedient? Habe ich etwas Neues gelernt, Unerwartetes? Welch edles Gemüse bin ich? Eine große Stille breitet sich aus und lässt die letzten Gedanken Palisanders hören. Punkt. Punkt. Stille für eine Minute. Man hört einen unhörbaren Lärm. Palisander d'Albergia. Keine Melasse. Mann geht vorbei. Im Senegal, Galesien, La Guinness. Ici! Punkt. Da. Da. Punkt. Ici! Dal. Palisander spricht. Ich sehe mich. Hier sehe ich mich in der letzten Kleinheit meiner gestalteten Gestalt. Was war ich? Sassi Plander d'Albergia? Nichts anderes als Nerven, Samen und Zellulose? Als ich noch nichts als ein kleines Gemüse, nicht größer als eine Tulpe war, konnte ich das Wachsen meiner Organe hören unter dem Schock des Lichtes und der Wirkung des chlorophyllen Dranges, die Katalase des schweren Wassers und die Silikate machten ein Brausen wie die Flügel eines Vogels, wenn seine Flügel sich schließen. Ich müsste die psychoanalytischen Verhältnisse dieser Sensation erforschen. Aber leider oder glücklicherweise hatte ich nie eine Verdauung, weder Analkomplex noch die leiseste Spur von Ödipus. Habe ich nun ein Superego? Ein kollektives Unbewusstes? Das ist zweifelhaft. Nein. Und nein, nein, nein. Man darf nicht zu tief schürfen. Vor allem, wo es nichts gibt. Nichts zum Teufel. Was geschieht mit mir? Ich glaube, ich was? Ich bin ganz trillerig. Putztausend. Das ist ein drolliges Gefühl. Das macht mich seekrank wie im Fahrstuhl, der hinunterfährt. Aber ja, ich verliere den Kopf. Er fährt abwärts. Nein, er steigt. Eine Ewigkeit von Übelkeit. Lunatisches Gefühl. Es ist am Rand der Zeit. Es ist die Zeit einer dicken Atmosphäre. Der Brockhaus wird es mir sagen. Des Pleistozän. Pleistozän. Das ist nicht die gute alte Zeit der schönen Epoche, in der man aus mir ein Möbel verfertigt hat. Ein alter, sehr trockener und harter Herr. fühle mich augenblicklich so weich. Was geschieht mit mir? Was geschieht mit mir? Ich fühle mich so weich. Bin ich ein Weib? Gewechselt. Ich glaube, alles, was ich außen hatte, ist nach innen getreten. Wie? Was? Ich habe keine äußeren Organe. Ich kann meiner geliebten Melasse nicht mehr meine Liebe anbieten. Ach, wo ist sie? Die schöne Melasse. Ich bin auch nicht mehr in dem schönen Esszimmer mit den hübsch geschnitzten bürgerlichen Möbeln. Ich bin nicht einmal mehr in meiner geliebten Stadt. Oh, oh, oh, wehe! Ich habe alles verloren. Dies ganz alte Pleistozän, in das ich gefallen bin, hat keine Ahnung von Zivilisation, noch gut begrenzter Freiheit. Dies ist vor der Sintflut. Dies ist ein Zufluchtsort der Kröten und Asseln. In gänzlicher, unbegrenzter Freiheit, welch Graus! Und ich als Frau darin. Oh, wo bist du, meine schöne Lästerallee der Schwätzer? Doch. Bin ich nicht mehr auf der Erde? Nach den Fotos, die ich gesehen habe, ist dies eine Landschaft. Ja, doch. Das ist eine Mondlandschaft mit ihren zackigen, steilen Kratern. Ich bin auf dem Mond! Bleib kaltblütig. Und es ist nicht kalt. Es ist warm. Sehr heiß. Sogar. Die alten Griechen hatten also recht, als sie sagten, die Seelen lebten auf dem Mond. Das hieß so viel wie unter prähistorischen Umständen. Die Pflanzen, die Insekten kamen vom Mond auf die Erde. Diese dreckige Sorte, die Menschen wahrscheinlich auch. Na, danke schön. Wir, die Pflanzen, geschaffen am vierten Tag der Schöpfung, wir waren gezwungen, uns mit den Menschen zu mischen. Brutale Fleischesser, Gemüsefresser. Aber ich erinnere mich, ich war kein Gemüse, ich war ein Strauch, Dalbergia. Natürlich auch so eine Erfindung der Menschen, Dahlberg. Sie haben uns so getauft, obgleich auf dem Mond ein Name wie Dahlberg unbekannt, sogar lächerlich ist. Dalbergia, so haben sie mich klassifiziert. Aber sie wissen nichts von mir. Die Menschen stecken immer alles in Kategorien, selbst wenn sie nicht wissen, worum es sich handelt. Dalbergia. Also, da bin ich nun auf dem Mond. Schöne Pflaume, das ist surreal. Und ich habe mein Geschlecht gewechselt. Ich habe einen Haufen Komplexe, das ist neu. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich muss mir klar werden, und zwar rasch. Ich habe meine Freundin gänzlich vergessen. Die Liebe, die arme Melasse. Oh, wo bist du, meine arme Melasse? Was, Stahlberge oder nicht? Ach, wo bist du, meine Geliebte, mit dem goldenen Leib? So sanft und so köstlich, ich möchte dich umfassen, doch ich hab mein Geschlecht gewechselt. Unerhört! Unerhört! Ich kann es mir selbst nicht erklären. Wie nur es meiner Melasse klar machen? Einen Kuss. Oh, einen Kuss. Ich möchte einen Kuss. Ja, das würde mich trösten. Aber ich bin kein Mann mehr. Ich bin ein Weib. Und ich weiß nicht, ob Melasse Lesbierin ist. Unglück. Unglück zur bösen Stunde. Wo sind wir hingekommen? Wo sind wir hingekommen? Wo sind wir hingekommen? Wo sind wir hingekommen? Wo sind wir hingekommen? Palisander und Melasse. Halt! Keine unangebrachten Gefühle? Ich muss mir Rechenschaft geben, dass ich auf dem Mond bin. Und das missfällt mir. Keine Landschaft mit weitem Horizont. Nur umringt von einem Ring von Ringen, von zackigen Graden, die nichts sagen. Und die Luft hier... Ich weiß nicht recht, aber es scheint mir eher Gas als Luft. Welch Potpourri von Dreck und Pipi. Auf der Erde hat mich die Luft immer etwas erregt. Sie hat mich ausgetrocknet und meine Fibern verkürzt, oder sie war feucht und hat mich angeschwellt bis zum Rheumatismus. Aber hier, ich fange an zu kochen unter meiner neuen Haut potztausend. Ha! Na, das kann lustig werden. Nur müsste ich wissen, wie ich hierher gekommen bin. Ich muss versuchen, mich zu erinnern. Also, ich glaube, es gab im Haus einen furchtbaren Bumm. Und dann habe ich das Bewusstsein verloren. Ich weiß nicht, was sich in Wirklichkeit ereignet hat. Seltsam. Höchst seltsam. Halt! Ich habe eine Idee. Ich weiß, man hatte eine Pumpe mit Kobaltspritze ins Haus gebracht, denn die Rohre der Zentralheizung waren verstopft, da das Wasser, das man benutzte, zu stark plutonisiert war. Aus einem unerklärlichen Grunde hat das eine Nuklearexplosion gegeben. Und ich bin auf den Mond geraten. Ganz aufgeweicht. Na schön. Schön. Es sind die Wissenschaftler, die alles durcheinander bringen. Seitdem sie die Gewohnheit haben, den Menschen als Maschine zu behandeln, behandeln sie die Maschinen wie lebende Wesen. Man hat sich dort gewöhnt an radioaktiven Regen, an radioaktiven Schneefall, an radioaktiven Haarausfall, an radioaktiven Schnupfen und Grippe und schließlich, ich erinnere mich, auch an radioaktive Umwandlung des Geschlechts. Nun gut, dass den Frauen überflüssige Anhängsel auswachsen, dass sie sich mit einer anderen Frau verheiraten und sogar Kinder machen. Das geht doch, das kann durchgehen. Dass aber ein Mann seine Protuberanzen nach innen in seinen Leib zurückzieht, und dass er, vielmehr sie, danach Kinder gebärt. Das ist seltsam. Sogar zu seltsam. Das androgyne Wesen und die Parthenogenese sind Wirklichkeit, waren niemals ein Scherz, scheint es, wenn man durch thermonukleare Hitze Blei in Gold verwandeln kann. Warum, um Gottes Willen, könnte nicht eine Jungfrau gebären? Und das ist mein Fall. Alles verstehen ist nichts verstehen. Durch kompressive Pressung versteht man die Kombinationen der Komplexe des Verständnisses. Ich bin mir gänzlich entschlüpft und kann nicht kontrollieren noch feststellen, wie dies alles geschehen ist. Welch ausgemachte Schweinerei! Also, ich werde die Schwester meiner Tochter und mein Sohn, der Vater von mir selbst. Welch schlechtes Gedicht in schlechter Form. Und ich frage mich, ob ich noch Palisander heiße. Oder nicht eher Kasperle oder sonst wie. Und was soll ich hier tun auf dieser Art Moos, das von Asseln wimmelt und das alles bedeckt, was der Boden dieses Mondes sein sollte? Ich bin wie jene Küchenschabe, die nicht mehr gehen kann, weil ihr die wichtigsten Organe fehlen. Und dann schließlich, ich kann nicht aus meinen eigenen intestinalen Intentionen heraus diesen festlichen Planeten verlassen. Bewahren wir unsere Ruhe und klaren Kopf. Seien wir lustig. Singen wir ein wenig. Das unterstützt die Moral. Die Küchenschabe, die Küchenschabe kann nur sehr schlecht gehen, denn sie entbehrt ja, denn es fehlt ihr, denn es fehlt ihr das hauptsächliche Organ. Die Küchenschabe. Das klingt hier nicht. Auf diesem mondsüchtigen Mond. Ich fühle mich wie ein Mohnkipfel. Täglich, täglich. Wie klingt das idiotisch hier? Hier täglich sagen, da es weder Tag noch Nacht gibt, alle Tage. Es gibt tägliche Tage, voll von Dauer. Man wüsste nicht, wonach diese zeitliche Zeit zählen oder messen. Das ist nicht mehr Pataphysik. Das ist Hyper, Super, Meta, Biotik. Und da ich nun, noch einmal dieses unsinnige Wort, ein Weib bin, rufe ich dem Mond die Mondkipfel. Hier sitze ich nun, platt wie ein Pfannkuchen. Ich kann nicht einmal unterscheiden, was vorn und hinten ist. Ich habe weder das eine noch das andere mehr. Es ist alles gleich. Alles. Doch, ich bin kein einfaches Objekt. Ich bin konkret. Und ich bin zu gleicher Zeit abstrakt. Ich bin ein Subjekt, unterworfen der ambivalenten Konkretisation der gegensätzlichen Koinzidenz. Und ich bin vollständig, vollkommen. Die Vollkommenheit ist das Grundelement der Katalase, der Katalyse des Sternenstaubes. Besteht aus Wasserstoff, Sauerstoff, Nickel, Magnesium, Zink und Quecksilber. Sein schönes Abenteuer. Eine Schrift. Schön, leserlich. Klarer als die Bibel. Ich habe nie verstanden, was die Menschen damit meinen. Ein toter Gegenstand. Es gibt nur lebende Wesen. Und selbst dieser Lao Tse mit seinem harten Holz, das das Alter symbolisiert, das gibt es nicht. Es gibt weder alt noch jung und es gibt keinen Tod und, Verzeihung, fast hätte ich gesagt, es gibt kein Leben. Das Leben, das ist universell. Es stimmt schon, es ist geordnet nach Zahl, Maß und Gewicht. Nur die Leute können weder zählen, noch messen, noch wiegen. Zum Beispiel eine Schicht Atmosphäre von 200 Meter auf dem Mond ist so gut wie 600 Kilometer auf der Erde. Man fühlt sich ebenso wohl. Was ist da also das Maß, das Gewicht? Ich springe nicht höher in die Luft, als ich es auf meiner geliebten Lästerallee der Schwätzer tat. Und die Zahl, auf mein Wort, man kümmert sich nicht drum. Denn hier gibt es nichts zu zählen oder zu rechnen. Ich muss mich an ganz neue Umstände, an andere Umstände, wie man so schön sagt, gewöhnen. Hier stehe ich weniger aus der Oberfläche raus als auf der alten Steinerde. So als Mondkipfel unter den Mond. Gipfeln unter diesen Kartoffelpuffern von Asselversammlungen. In der Lästerallee in Schwarzstadt war ich platt wie ein Pfannkuchen, alles weggehobelt. Hier verkörpere ich die physiologische Quadratur des Kreises. Auf dem Mond herrschen eben, wie will ich sagen, günstigere Begünstigungen. Dies ist das Ende der Pataphysik. Hier ist die wahrhaftige Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Die letzte Stunde der Vorherrschaft des Menschen hat geschlagen. Mene, Tekel, Upharsin. Ich habe eine tolle Lust auf etwas Feuchtigkeit. Es ist ja allerhand trocken hier. Wenn es wenigstens ein bisschen Regen gäbe, der auf meine Blätter fiele. Das ist elend. Ich fühle mich schlecht. Schlecht. Mir ist übel. Es ist ganz komisch in meinen Kapillarröhren. Als wenn ich mich von irgendetwas befreien möchte. Etwas, irgendetwas. Ich bin. Das bewegt sich dumpf in mir. Was soll das bedeuten? Ich bin auf das Schlimmste. Melasse. Gefasst. Ach ja, ich verstehe. Ich bin kein Mann mehr. Ich bin ein Weib. Ich sehe nirgends. Melasse. Sie ist in mich eingedrungen. Ich bin Melasse. Dies ist keine Parthenogenese. Dies ist etwas ganz Ungewöhnliches. Erwartet. Dies ist die Inkorporation durch Nukleation. Nukleation. Durchaus keine künstliche Befruchtung. Durchaus nicht. Das letzte wissenschaftliche Wunder. Keine Inokulation. Eine Melasse. Inokulation. Das erste Mal auf Erden, auf dem Mond, ohne Geschlechtsakt. Das ist eine vollkommene Transmutation. Ja, was sage ich, der Apfel? Mir wächst am Ast ein Kürbis. Nein, eine Melone. Und schnell, etwas plötzlich. Heilige Entschuldigung, du wirst La Fontaine Lügen strafen. In Zukunft werden die Kürbisse auf den Eichen wachsen. Das versetzt mich in ganz neue Umstände. Ich verstehe nichts mehr. Weder materialistische Erklärung noch spirituelle Gründe. Es ist ja, wie soll ich es sagen? Das ist Essentialismus. Wenn ich das nur meinem Freund Sartre übermitteln könnte, diese Verbindung des eigenen Selbst mit dem fremden Selbst. Er würde gelb vor Neid. Ich, du, wir. Das heißt, ich bin meine eigene Beute des anderen Ich in mir, das Auto-Ich, du. Schönes Spiel der Materie, des Geistes. Ja. Melone, Melone, Herr. Melone, da. Ich bin meine eigene Mutter. Da ist nichts Außergewöhnliches mehr mit dem Ödipus, der Vater seines Sohnes sein. Was? Aber jetzt, wenn der Sohn die Tochter und die Tochter die Mutter ist, dann kann es weder Eifersucht geben noch Komplexe. Denn alles ist komplex. Aber ach, auf diesem Mond, wo es niemand gibt, singt Palisander sich selbst ein Liedchen. Ich bin meine eigene Mutter, ich bin der Vater meiner Mutter. Wer ist mein Sohn? Er ist mein Bruder, ich bin seine Schwester. Wir haben keine Eltern, das ist immerhin etwas. Ich nenne mich Mama, Papa, das ist zeitgemäß in dieser Zeit. Hoppla! Er wird fallen auf den Mond, denn es gibt keine Erde. Ich bin moderner als Jupiter. Der gebar durch den Schenkel seine Tochter Minerva. Das ist eine alte Geschichte, die Avantgarde der Verwandtschaftsbindung. Die vertrete ich voll und ganz. Ich, Palisander, Melasse, unisono. Oh, hey, meine Tochter Rundoval, wie die Melone, Melasse, rollt über den Mond. Sie fragt sich, was geschieht. Sie hat nichts von mir, welch Unglück. Splitternagt, es fehlen ihr Äste und Blätter. Welch schreckliche Stille auf dieser Kugel voll Staub, langweilig und rau, wo es nicht mehr Luft gibt als diese magere Schicht, die mir gerade erlaubt, mich selbst zu hören. Ach, welch Glück, dass ich wenigstens durch 10.000 Augen meiner Blätter sehe. Hallo. Was sehe ich da gerade am infraschwarzen Himmel? Ein künstliches Ding schießt her auf dem besonnten Boden. Schnell wird es größer und größer. Eine Art Tintenfass aus bläulichem Glas. Ey, das Ding kommt näher, pfui Teufel. Das wird fallen, auf uns herunterfallen. Welch Dachziegel, heiliger Regenschirm. Oh, es wächst. Es wächst. Es geht viel zu schnell. Das ist, um den Veitstanz zu kriegen. Wenn ich nur keine Wurzeln in diesem verdammten Boden hätte, das Ding wird mich zerdrücken, alles zerstören, Donnerwetter. Ich bin doch neugierig, wie dieses Tintenfass es machen wird, um langsamer zu werden. Hoppla, da oben, nehmt euch in Acht. Da fehlt nicht viel und wir werden einen großen Bumm sehen. Ich möchte wohl wissen, ob die da hinten Fallschirme haben. Dies Tintenfass kann so tief unten nicht funktionieren. Hier gibt es keine Atmosphäre wie unten auf der Erde, zum Teufel. Aber es scheint mir, als wäre der ganze Hals dieses Tintenfass eine Gegenrakete. Und natürlich werden sie landen. Vielmehr Monden mit einer starken Gegenrakete. Nicht zu dumm, wenn es klappt. Wollen mal sehen. Oh, wie ist dieses Ding groß. Das ist ebenso groß wie unser Esszimmer an unserer Lästerallee der Schwätzer. Hohoho. Arme Melinando und Peleasse, die wir sind. Man hat alles gesehen. Alles. Verflucht, dass es so geräuschlos ist. Das müsste heulen. Wenigstens auf der Erde. Aber hier? Ich höre nichts. Nichts. Da. Na da, ich hab's gesagt. Jetzt zischt aus dem Hals oder hinter des Dings eine Flamme. Da. Tada! Die Gegenrakete wirkt. Nicht so dumm. Gar nicht so dumm. Etwas antikonstitutionell auf unserer Mondkugel, aber wer will verurteilen? Heiliger Fallschirm, man sieht nicht so genau hin, 400.000 Meilen von der Erde. Hier auf dem Mond bedient man sich mondsüchtiger Mondbrillen. Also, das Ding fährt langsamer. Ja, es fährt wirklich langsamer. Verfluchte Kröten, was habt ihr da erfunden? Vergewaltigung des Mondraumes. Eine schwierige Frage. Eine fraglose Schwierigkeit. Naja, das ist ja von einer außerordentlichen Banalität. Ich hätte nie geglaubt, so etwas zu erleben. Das würde Vicky Baum Ehre machen. Oder dieser Sanger. Nie könnte ich das beschreiben. Niemals. Das hebe ich diesen berühmten Waschmaschinen für schmutzige Wäsche auf. Affengeschwätz. Oh, heiliger Kosmos von Compostela. Kosmischer Raumkrampf. Eia, eia, potatapaia. Wir haben also ein magnetisches Feld. Was werden diese Tintenfallsternreiter jetzt tun? Weh, weh. Geh vorüber. Ola! Diese tückische Maschine speit nicht schlecht Rauch. Wo wird sie munden? Sonnen- oder Schattenseite? Das ist noch so eine Frage. Dichotomie oder gar Dichotomachie? An der Grenze von zwei Mondphasen oder ungesetzliche Teilung der Ehre eines mondsüchtigen Fliegers? Wollen mal sehen. So dumm, dass dieser Bummelzug kein Geräusch macht. Naja, natürlich in der geringen Luft, die wir hier haben. Aber, jetzt wird's ernst. Sie monden, sie monden. Das rollt wie ein großes Lastauto auf der Erde. Und dieser Windstoß plötzlich, der mich schüttelt. Ah, da ist es. Es hält an? Ah, es bewegt sich nicht mehr. Man hört plötzlich ein großes Geräusch. Und Windwellen breiten sich in Kreisen auf der Mondoberfläche aus. Das rüttelt mich wie einen Lappen, dieses pathophysische Dings. Wollen sehen, wie sie es anstellen werden, da auszusteigen. Und welche Sorte von Leuten dies neue Dada von Troja ausspeien wird. Ich werde alle meine 25.000 Augen aufreißen müssen und mich hüten vor Freude zu singen. Hey, da geht was auf. Ihre Maschine öffnet sich wie eine Orange in zwei Hälften. Das ist schlau. Es sind Menschen. Richtige Menschen in Taucheranzügen. Nur, sie haben Röhren und Schrauben und Drähte überall. Das hängt ihnen aus dem Mund, dem Herzen und dem Hintern. Es sind drei. Und jetzt sehen sie sich um. Sie werden mich entdecken. Ach, ich bin derartig auffallend hier auf dem Kartoffelmond. Ach, schon haben sie mich gesehen. Und sie kommen schnurstracks auf mich los. Himmlisch und Zwirn, was wird jetzt geschehen? Wir haben hier keine Magistrate, nicht einmal einen Dichterprinzen, um sie zu empfangen, ihnen etwas anzubieten oder zu verbieten. Oh, das ist komisch. Sie heben ihre Füße viel zu hoch und sie lassen sie fallen mit einem Bluff. Denn sie haben Blei in den Sohlen. Richtige Bleisoldaten. Und auf ihren Helmen sind kleine rote Hämmer und Sicheln. Ist das grotesk, hat man eine Idee. Aber da, da sind sie. Und sprechen durch ihren Mikrofonmund. Was? Wie? Gavarit Levi Poruski? Ja, ja. Sie haben gefragt, ob ich Russisch spreche. Нет! Нет, товарищ! Ich spreche nur Deutsch, da ich ein Palisander von der Lästerallee bin, Donnerwetter. Regen Sie sich nicht. Wir haben unser Pen-Sprechzeug. Das übersetzt elektronisch alle nur möglichen und unmögliche Sprachen, selbst die der Pflanzen und Fische, ins Russische. Warum nicht auch das Mondische? Warum nicht auch das Mondische? Ja, schön. Schön, meine Herren. Sprechen wir Deutsch? Wie Sie mich hier sehen, bin ich der einzige Mondbewohner, der Ihnen hier die Ehre antun kann, Sie zu begrüßen. Eine Ehre, die selbst Prinzen ehren würde. Lassen Sie mich also Sie paterdophysisch begrüßen. Ich hoffe, Sie verstehen. Wie hat sich Ihre Reise abgespielt? Gut, nehme ich an. Sonst stünden Sie nicht vor mir. Meine Herren, was mich beunruhigt, ich möchte Sie fragen, wie haben Sie geatmet, gegessen, gepisst und geschissen? Und Ihr Herz hat es nicht nachgegeben? Und Ihr Blut hat es nicht gekocht? Danke, danke, Minke, Manke, alles ging prächtig. Unser Blut kann nicht kochen, denn wir haben chemothermische Stabilisatoren drin. Unser Herz ist keins, wir haben elektronische Apparate stattdessen und es sind zum Teufel, man gewöhnt sich an alles. Die Filter, die wir an unserem Hintern tragen, verwandeln unsere Ausscheidungen in halbverdaute Stoffe. Reich an Vitaminen ohne Cholesterin. Unsere Gelehrten haben an alles gedacht. Einfach an alles, aber Sie, mein Lieber, wie leben Sie hier? Und wie sind Sie auf den Mond gekommen? Denn wir sehen wohl, dass Sie von der Erde stammen. Die Sorte Dalbergia! Nur keine Irrtümer, Tavaritschi. Ich bin kein Mann, ich bin eine Frau. Und ich stelle Ihnen vor, hier zu meinen Füßen, Sie haben sie noch nicht bemerkt. Im Schatten meiner Blätter, meine Tochter, eben geboren, die Melone, Melasse, Melone, Melasse, Melone, Melasse. Bravo, bravo, hurra, hurissima, viel mehr mit Schurinissimo, dies ist die Sowjetunion, wir wissen alles, wir sind stärker als die Deutschen, die doch nach dem Sprichwort den Affen erfunden haben. Aber liebe Dame, nun erklären Sie uns bitte, wie Sie hierher gekommen sind. Bevor ich Ihnen das erzähle, lassen Sie mich zuerst einmal aussprechen, meine Herren Tawarici. Ich bin erstaunt, was sage ich, entsetzlich enttäuscht von all diesen Dingen, die so vernünftig, vorausgesehen, so vollkommen berechnet sind und sogar funktionieren. Die Zusammensetzung des Blutes verändern, sich von seinen eigenen Exkrementen ernähren, Winterschlaf halten, um von einem Radioschock geweckt zu werden. Lassen Sie mich sagen, ich finde das alles ohne Einbildungskraft so banal, dass ich Lust habe zu weinen über diesen Mangel an Superrealität, über so viel Sicherungen und pragmatische Vorsicht, meine Herren. Ach, wie ist das alles traurig. Sie sind sicher sehr perfektionierte Elektroroboten, die reine Mathematik in menschlichen Apparaten durch Telekommando gelenkt, dessen bin ich sicher. Aber sie sind nicht fähig, die geringste Torheit zu begehen. Aber nur die Torheit ist groß und nur eine starke Dosis Unsinn macht das Leben lebens- und wünschenswert. Aber Sie sind sicher schon viel zu sehr entwickelt, zu fortgeschritten im Zustand der nützlichen Insektifizierung, um mich zu verstehen. Wenn ich Ihnen das interessanteste Tier zeigen könnte, das Mondkalb. Aber leider habe ich hier nichts gesehen als riesige Schaben. Und sicher werden Sie eine schöne Sammlung dieser Biester auf die Erde mitnehmen. Und einige Steine auch. Aber es gibt keine Pechblende hier. Radioaktivität schwach. Schweres Wasser abwesend. Da, meine Brüder. Das hier ist der Dadaismus auf dem Mond. Traurig, die Angelegenheit, Genossen. Aber wahr, es gibt nichts anderes auf dem Mond, als was es nicht auf der Erde gibt. Ihr werdet verrückt werden über diese Verrücktheit. Aber jetzt, wie ich hierher gekommen bin, Gottsdonner, ich war ein hübsches Stück Palisanderholz, schön poliert, schön getrocknet, schön männlich, und auf ein schön bürgerliches Buffet an der Lästallee der Schwätzer gelegt. Und auf mir ruhte meine Freundin Melasse, die süße Melone. Plötzlich gab es einen Knall. Nukleäre Explosion der atomistischen Heizung im Haus. Ich bin hier aufgewacht. Gemondet auf dem Mond. Ich habe mein Geschlecht verändert. Ich bin ein Weib geworden und fand meine Freundin in meinen Eingeweiden eingepresst. Ich habe entbunden vor nicht allzu langer Zeit. Da, meine Geschichte, um Ihnen zu dienen, meine Herren. Gut, trotzdem das Geschlecht ändern, das ist verdächtig, sehr verdächtig. Mitschurin hat die Umwandlung einer Art in eine andere vorgesehen, aber er hat nicht die Verwandlung des Geschlechts vorausgesehen. Meine Dame, Sie behaupten, ein Mann gewesen zu sein und diese Gurke da auf der Erde sei Ihre Tochter. Man wird schon sehen, wir werden sie ausreißen aus diesem Boden hier und sie dem höchsten Sowjet für Biopsychomorphologie vorstellen. Verzeihung! Verzeihung, ich protestiere! Bei dem Recht der Selbstbestimmung des Individuums! Der nächste der drei Robot-Tavaric-Teleflieger beugt sich über ihn und gibt Palisander eine elektrochemische Einspritzung. Ich protestiere! Der schläft sofort ein und schrumpft ein. Dieselbe Prozedur unternimmt ein anderer Robot-Teleflieger mit Melasse. Während der dritte sagt: Eine wahre kapitalistische Pflanze, die weiß noch nicht einmal, dass Lenin gesagt hat, die Freiheit ist ein bürgerliches Vorurteil. Blub. Blub. Sie entführen Palisander und Melasse und tragen sie zu ihrer Raumrakete. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, Thank you. Palisander und Melasse, ein Mondhörspiel von Raoul Hausmann. Mit Franz Kutschera, Ingrid van Bergen, Matthias Ponier und anderen. Regie Heinz von Kramer, Produktion WDR, Katholike Radio Omrum Hilversum 1975.